moyenne. Moyenne. Alors, je serais comptable. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. In our last lesson, we had a look at the negation of verbs, adjectives and nouns. Ich komme nicht von Betebusch. Du schaffst nicht an der Stadt. Tvede ist nicht schön. Den Auto ist nicht daia. Mir hu kein Velo, no bike. Kein Haus, no house. Kein Waschmaschine, no washing machine. Kein Kanner, no children. But sometimes you negate a noun without actually repeating it. Hörst du ein Velo? Nein, ich hu kein Velo. Or, nein, ich hu kein. So here, for the masculine noun Velo, you simply use the negation kein without repeating the word Velo. The same applies to the feminine nouns and the plurals. Hörst du ein Waschmaschine? Nein, ich hu kein Waschmaschine. Or, nein, ich hu kein. Hörst du Kanner? Nein, ich hu kein Kanner. Or, nein, ich hu kein. However, if the noun is neuter, there's a slight change. Hörst du ein Haus? Nein, ich hu kein Haus. Nein, ich hu keins. In other words, you have to add a T to the negation of a neuter noun if you don't repeat this noun. Hörst du a Kant, a child? Nein, ich hu kein Kant. Or, nein, ich hu keins. The same T, by the way, also appears in affirmative sentences if you don't repeat the neuter noun. Hörst du ein Haus? Ja, ich hu ein Haus. Or, ja, ich hu eint. Hörst du a Kant? Ja, ich hu ein Kant. Or, jo, ich hu eint. So, for the various genders we get, hörst du a Velo? Ja, ich hu ein Velo. Ja, ich hu ein. Hörst du eine Waschmaschine? Ja, ich hu eine Waschmaschine. Ja, ich hu ein. Hörst du a Mädchen, a girl, neuter plural, Mädchen? Ja, ich hu ein Mädchen. Ja, ich hu eint. As you cannot say, yes, I have one for a plural, there must be a different way to put this. Here we use the word dar as equivalent of the English of them. Do you have any children? Hörst du Kanner? Yes, I have three of them. Ja, ich schon dar drei. Hörst du ein Mädchen? Ja, ich schon dar zwei. Hörst du ein Television? Ich schon dar zwei. But enough of grammar. Let's finish today's lesson with something more appetizing. The Luxembourgish food specialities. Most of the English translations here are taken from Jules Christofori's Who is Afraid of Luxembourgish? Jut mat gade bonen, smoked pork with broad beans. Fickels jelly, jellied suckling pig. Lever knidle mat sauer moos, calf's liver dumplings with sauerkraut. Eislecker ham, Ardenne ham served raw or cooked. Treipen, black pudding. Sauces, smoked sausage. Kuddelfleck, boiled, sometimes fried, tripe. Huesen zivi, jugged hair. Verwurrelter or verwurrelt Gedanken, literally entangled thoughts. It's a special sweet made for carnival. Bohne schlupp, soup of green beans and potatoes. Eerze bulli mat metwurst, pea soup with sausage. And of course you remember the famous Karkase. Now let's have these mouth-watering words once more. Schut mat gerde bohnen, fickels jelly, lever knidle mat sauermoos, eislicker ham, treipen, zosis, kuddelfleck, huesen zivi, verwurrelter, bohnen schlupp, eizensop mat metwurst, a Karkase.